Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Kurz vor 10 Uhr kamen heute die ersten Eilmeldungen. Lebenslange Haft für Beate Zschäpe. Im jahrelang geführten Prozess um den rechtsterroristischen sogenannten nationalsozialistischen Untergrund fiel das Urteil. In Deutschland hat diese außergewöhnliche und bis dahin nie gesehene Mordserie durch rechte Terroristen zu Recht viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. NSU, das steht heute fast synonym für rechten Terrorismus in der Bundesrepublik. In der Öffentlichkeit, bei Politikern, von vielen Menschen ist immer zu hören, der NSU, das war eine völlig neue Dimension des Rechtsextremismus in Deutschland. Etwas noch nie Dagewesenes. Gideon Botsch ist Politikwissenschaftler am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam, Experte für Rechtsextremismus. Mit ihm möchte ich über die historische Verortung des NSU sprechen. Herr Botsch, rechter Terrorismus, der so lange, so folgenreich mordete, hat es in Deutschland vor dem NSU tatsächlich noch nicht gegeben. Andererseits, es gab auch Vorläufer und Vorbilder. Was war denn jetzt wirklich neu am NSU und was nicht? Also am NSU war sicherlich neu dieses Abtauchen in einen Raum, der als Untergrund eigentlich nicht ganz richtig beschrieben ist, aber diese Form der organisatorischen Struktur, die man sich gegeben hat. Neu am NSU war die gezielte Ermordung einzelner Gewerbegetreibender aufgrund der zugeschriebenen ausländischen Herkunft, also aus rassistischen Motiven. Neu am NSU war vermutlich auch das Leben aus einer breiteren Netzwerk- und Szenestruktur, die dieses Leben in dieser Halblegalität oder in diesem Untergrund möglich machte und von der wir auch nach dem NSU-Urteil in München gar nicht wissen, wie stark sie in die Morde involviert gewesen ist, wie viel Wissen darüber verbreitet war und wie stark das mitgetragen wurde durch ein viel breiteres Sympathisantennetzwerk. Das war das, was neu war. Also was ganz interessant ist, als der NSU aufflog, waren ja die Öffentlichkeit, auch viele Politiker, auch viele Experten überrascht, dass es eben so eine klandestine, planvoll gut organisierte Terrorismusstruktur von rechts gab. Man hatte eher dieses Bild von rechter Gewalt, von spontanen Straßenterror, auch eher so brutal und ungeplant, etwas eruptiv. War das ein falsches Bild? Das war mit Sicherheit ein falsches Bild. Was stark daran liegt, dass wir Terrorismus in der Bundesrepublik meistens vor der Folie der Roten Armee-Fraktion lesen, vielleicht noch vor der Folie dessen, was wir heute als islamistischen Terrorismus kennen, aber dass wir die Eigendimension eines rechtsextremistischen, neonazistischen und rassistischen Terrorismus viel zu wenig wahrgenommen haben, wobei es dafür Vorbilder gab, bekannte Vorbilder, spätestens seit den rechtsextremistischen Terroranschlägen in den USA, in einer vergleichbaren Mordserie in Schweden und Nagelbombenanschlägen in Großbritannien, konnte man wissen, dass die Gefahr auch in Deutschland bestand, dass ein solcher, wie man angelsächsisch sagen würde, homegrown Terrorism rechtsradikaler, rassistischer Kräfte auch in Deutschland zu befürchten stünde. Nicht neu daran war die rassistische Dimension, nicht neu daran war ebenfalls auch eine Zielrichtung, die sozusagen ein dreifaches Ziel hatte, die Betroffenen, von dem Rassismus betroffenen Gruppen unmittelbar zu treffen, auf mörderische Weise, der eigenen Szene zu signalisieren, man kann etwas tun und drittens ein allgemeines Gefühl der Verunsicherung zu schaffen, indem man sich eben zu den Taten nicht bekannt hat. Das war eine ganz wichtige Botschaft, die mittransportiert wurde. Auch das kennen wir aus anderen terroristischen Szenen weniger, weil die eigentlich immer sehr großen Wert auf Tatbekenntnisse legen. Sie haben es gerade schon erwähnt, es gab diesen, Sie nannten es Homegrown Terrorism, also rechten Terrorismus, schon in der Bundesrepublik. Wann fängt denn diese Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland an? Das kommt darauf an, ob Sie, wie Sie Terrorismus definieren. Wenn Sie klassische Terrorismusdefinitionen nehmen, dass hier ein Gruppenzusammenhang vorliegen muss, dann müssen wir in die 70er Jahre gehen. In meinen Augen ist die erste in Gruppenzusammenhang eingebettete Tat die Schüsse von Eckart Weil in West-Berlin auf einen sowjetischen Wachsoldaten im Herbst 1970. Wenn Sie allerdings das Phänomen des sogenannten Lone Wolf Terrorism, das in der Terrorismusforschung heute breiter diskutiert wird, also des Einzeltäters mit dazu nehmen, des in eine Ideologie und in eine politische Bewegung eingebundenen, aber auf eigene Rechnung, auf eigene Faust allein handelnden Terroristen mitzählen, dann müssen Sie ein bisschen weiter zurückgehen und dann müssten Sie wahrscheinlich die Schüsse auf Rudi Dutschke durch einen rechtsextremistischen Täter bereits in diesen Bereich mit einrechnen. Sie haben gerade so die späten 1960er Jahre genannt als vielleicht der Anfangspunkt. Das ist wahrscheinlich viel früher, als das viele vermutet hätten. Gab es denn bestimmte Phasen in dieser Geschichte des Rechtsterrorismus, bestimmte Entwicklungen, die man beobachten kann? Deutlich. Also die frühen Taten, die in diesen Bereich gehören, richten sich gegen sozusagen symbolisch oder auch handfest gegen die deutsche Teilung, gegen die Sowjetunion als Besatzungsmacht. Das ist die erste Phase. Das sind Brandanschläge gegen Bombenanschläge, Schüsse und so weiter gegen Symbole, die für die politische Linke stehen in erster Linie. Sie haben dann im Lauf der 1970er Jahre zunehmend eine Perspektivverschiebung auf Symbole der, und das sind vor allem symbolische Taten dann, auf Symbole der Vergangenheitsaufarbeitung, der Gedenkkultur. Haben Sie da Beispiele? Ja, das Dramatischste ist sicherlich die Sprengung von zwei Sendemasten, mit der erfolgreich die Erstausstrahlung der ersten Folge von Holocaust 1979 verhindert wurde. Also der Fernsehserie. Genau, der Fernsehserie Holocaust. Das ist sicherlich das prominenteste Beispiel. Dann Anschläge im Jahr 1980 beispielsweise auf Ausstellungen zum Thema Anne Frank und Vergleichbares. Das geht dann über im Jahr 1980 zu den ersten terroristischen Anschlägen, die ganz gezielt sich gegen Ausländer und Ausländerinnen richten, mit den ersten Todesopfern bereits 1980. Dann wieder Mitte der 1980er. Da haben wir eine deutliche Verschiebung in der Tradition, steht dann letztendlich ja auch der NSU. Wobei hier etwas dazukommt ab den 1990er Jahren, nämlich die Rezeption von Terrorismuskonzepten, die in einem internationalen Rahmen diskutiert wurden, in den USA, teilweise in Großbritannien, teilweise in den skandinavischen Ländern, namentlich in Schweden, die sozusagen stichwortgebend sind für diesen Terrorismus der kleinen, für sich agierenden Zelle, die ungefähr in den 90er Jahren in Deutschland ankommen. Von der RAF, also die Bate-Meinhof-Gruppe, wie es anfangs auch hieß, hat wahrscheinlich jeder schon mal etwas gehört im Schulunterricht, aus den Medien. Von diesen Fällen, die Sie geschildert haben, da lehnt man sich wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet, dass da relativ wenige Menschen davon bisher gehört haben. Woran liegt das? Also bekannt ist natürlich das Oktoberfest-Attentat, ne? Das ist relativ bekannt im kulturellen Gedächtnis der Bundesrepublik, aber tatsächlich als ein Einzelfall. Die meisten anderen Taten sind weithin unbekannt und werden allenfalls jetzt in der Auseinandersetzung mit dem NSU in den letzten Jahren bekannt. Der Anschlag 1980 durch die deutschen Aktionsgruppen, der dann zum Tod von tamilischen Asylbewerbern geführt hat, den finden Sie beispielsweise auch in der großen Ausstellung, die in München im NS-Dokumentationszentrum bis vor einigen Monaten zu sehen war. Also das kommt möglicherweise langsam in der Erinnerungskultur an, hat aber keineswegs den Stellenwert, den die Auseinandersetzung mit Klinkermilitanz und sogenannten Stadtguerillagruppen zu tun hat. Sie meinten gerade, kommt nach und nach in der Erinnerungskultur an. Was mich überrascht hat, es gibt eigentlich, ich habe da auch mal nachgeforscht dazu, kaum Arbeiten von Historikern zum Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Es gibt, wie zum Beispiel Ihr Buch über die Geschichte des Rechtsextremismus, einige Arbeiten von Soziologen und Politologen, aber geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzungen nicht. Auch in den Gesamtdarstellungen der Bundesrepublik von Nachkriegsdeutschland spielt das eigentlich keine Rolle. Haben Sie dafür eine Erklärung? Gibt es da so eine Art Erinnerungslücke, was rechten Terror angeht? Insgesamt ist der Rechtsextremismus in der Geschichtswissenschaft, in der Zeitgeschichtsforschung heute sträflich vernachlässigt. Wir sehen in einer jüngeren Generation von Historikerinnen und Historikern langsam eine Wende eintreten. Als eigenständiger Faktor in der Geschichte der Bundesrepublik wird in der Geschichtswissenschaft der Rechtsextremismus zu wenig wahrgenommen. Das würde ich ganz genauso sehen. Und natürlich auch das Element des Rechtsterrorismus, das da eine Rolle mit reinspielt. Es ist kein eigener Erzählstrang. Man isoliert diese Ereignisse und Vorkommnisse und stellt sie in andere Kontexte. Aber die Eigengeschichte dieses Teils der deutschen Gesellschaft und damit muss man auch sagen, dieses randständigen Teils der deutschen Demokratiegeschichte wird zu wenig erforscht, der Ansicht bin ich. Man muss allerdings andererseits auch sagen, dass die Terrorismusforschung in Deutschland ebenso wie die politikwissenschaftliche Rechtsextremismusforschung den Terrorismus von rechts ihrerseits sehr wenig wahrgenommen hat und erst zaghaft nachholt, seit der NSU bekannt geworden ist.